Finanzpolitik nach Maastricht-Kriterien. Die prominente Rolle, die die sogenannten Maastricht-Kriterien im Vertrag über die Währungsunion, wie auch in der gesamten öffentlichen Diskussion um die gemeinsame Währung stets gespielt haben, zeigt, dass sowohl die breite Öffentlichkeit als auch die Mehrheit der Experten von Anfang an in den öffentlichen Finanzen das größte Risiko für die gemeinsame Währung sahen. Das hat die seitdem eingetretene Entwicklung ja auch bestätigt. 1998 schrieb ich dazu: Die im Maastricht-Vertrag enthaltenen Sanktionen gegen Mitgliedsländer, Artikel 4c Absatz 11, mit einem übermäßigen Defizit sind, nicht nur inhaltlich schwach, sondern auch für das betroffene Land wenig bedrohlich. Außerdem ist das vorgesehene 10-stufige Verfahren sehr zeitaufwendig und kann ohne weiteres 3 bis 4 Jahre in Anspruch nehmen. Angesichts der üblichen politischen Abläufe und diplomatischen Rücksichtnahmen ist es zudem kaum wahrscheinlich, dass sich eine qualifizierte Mehrheit des Europäischen Rates jemals bei einer Haushaltsschieflage zu wirksamen Sanktionen gegen das betroffene Land durchringen wird. Im Vorfeld der Währungsunion führte der wachsende Druck aus Deutschland schließlich dazu, dass 1995 in Ergänzung zum Maastricht-Vertrag ein Sanktionsmechanismus vereinbart wurde, der automatische Sanktionen vorsah, falls die Defizitgrenze von 3% überschritten würde. Das war der sogenannte Stabilitätspakt. Ausnahmen sollten lediglich bei einer schweren Rezession möglich sein. Der ehemalige Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger, der 1992 immerhin den Maastricht-Vertrag mit ausgehandelt hatte, sah solche automatischen Sanktionen damals kritisch und verhehlte sogar seine Distanz zur quantitativen Fixierung der Maastricht-Kriterien nicht. Er schrieb 1996: Bei aller Beachtung der finanzpolitischen Solidität sollte nicht übersehen werden, dass beiden fiskalischen Kriterien in ihrer quantitativen Form, also die Grenze von 3% und 60% des BIP, eine überzeugende Begründung fehlt, dass sie insbesondere nicht wirklich kongruent sind. Er verwies auf das Beispiel Belgiens, das trotz einer Schuldenstandsquote von weit über 60% damals zu den preisstabilsten Ländern der EU gehörte, und kritisierte, dass insbesondere die Schuldenstandsquote von 60% erst relativ spät und ohne fundierte Begründung in die Vertragsverhandlungen eingebracht wurde. Er bedauerte, dass eine Vertragskorrektur nicht mehr möglich sei und meinte abschließend: Aber eine Auslegung des Textes im Sinne der ökonomischen Logik wäre angebracht. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Politik von Maastricht so angelegt ist, dass es gar nicht möglich ist, die Kriterien zu erfüllen. Seine beiden Nachfolger im Amt, Hans Tietmeyer als Präsident und Ottmar Issing als Chefvolkswirt der Bundesbank, kämpften hingegen fanatisch für automatische Sanktionen. Schlesinger hatte recht. Beide Kriterien waren schwer zu begründen, und es war wenig vernünftig, ihre Nichterfüllung mit automatischen Sanktionen zu belegen. Aber Tietmeyer und Issing hatten auch recht. Ohne automatische Sanktionen würde sich in der Politik gar nichts bewegen. Am Ende geschah etwas, das keiner der drei gewollt hatte. Der Stabilitätspakt wurde bereits 2003 auf deutsches Betreiben erstmals entschärft und wurde in den Jahren danach ziemlich zahnlos. Er spielt erst seit Ausbruch der Haushaltskrise in Griechenland 2009 wieder eine praktische Rolle. Die Risiken aber, weshalb die Maastricht-Kriterien und später der Stabilitätspakt vereinbart worden waren, sind allesamt eingetreten.